بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فجر الأرض ودع شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا دوس على هامة سي جريش من المسلم أن اشتراف فريد دم بشتراف إين أفول إن ليبس إستن برودا أن كافر سي جريش زو إيم und bestraf ihn auf keinen Fall, wenn er die Strafe nicht verdient hat, obwohl du ihn hast. Aber das ist nur den wenigsten. Klar, la haula wa la quwwata illa billah. Sammiha in shita unfan au fida, au qisasan au difa'an, au sumuda. Ya ayuha alladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra ala al-iman. O ihr Gläubigen, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder als Awliya, als eure Freunde und Beschützer und Schützlinge und Lieblinge, wenn ihnen der Kufr lieber ist als der Iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Derjenige von unter euch, der diese Leute, denen der Kufr lieber ist, als seine Freunde nimmt und Beschützer, das sind wahre Walimin, das sind Ungerechte. La haula wa la quwwata. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasuluh. Ja? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr werdet niemals ein Volk finden, das an Allah und an das jüngste Gericht glaubt. يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dass sie diejenigen lieben, die feindselig gegenüber Allah und seinen Propheten sind. Ihr werdet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sowas gibt es nicht. لَا تَجِدُ. Du wirst es nicht finden. واكتب فيه خلودا يا شهيدا انت في الحوض اذا شئت شهيدا فحديد المرء قد فل الحديدا فجر الارض ودع شعله قطع الباغ وريدا فوريدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. We have mit dem Thema Al-Walay wal-Bara begonnen, die Loyalität und die Lossagung im Islam, die Liebe und der Hass im Islam, die Freundschaft und die Feindseligkeit im Islam und so weiter und so weiter. Al-Walay wal-Bara, das Fundament dieser Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die festeste Bindung des Glaubens ist die Liebe im Namen Allahs und der Hass im Namen Allahs. Es gibt zwei Arten von Liebe. Die zwei Arten von Liebe sind erlaubt. Ein Muslim. Entweder die Liebe zu Allah oder die Liebe für Allah oder die Liebe im Namen Allahs. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das erste ist klar. Du liebst nur Allah subhanahu wa ta'ala so auf eine Art und Weise, die du niemanden, auf die Art und Weise liebst du niemanden außer ihn subhanahu wa ta'ala. Die zweite Art, wenn du jemanden liebst im Namen Allahs, also du liebst ihn wegen Allah, subhanahu wa ta'ala, wer kann das sein? Einer, der sich Allah, subhanahu wa ta'ala, widersetzt? Natürlich nicht. Einer, der gegen Allah kämpft? Natürlich nicht. Einer, der die Wahrheit, die Allah, subhanahu wa ta'ala, offenbart, der sie vernichten möchte, kannst du so einen lieben? Nein. Wir haben viele Ayat erwähnt, über diesen Thema, inshallah ta'ala. Einige Ayat werden wir wiederholen. Heute habe ich bei mir das Buch Al-Walay wal-Bara im Islam von Sheikh Fawzan. Sheikh Fawzan, einer der berühmtesten Shuyuch in unserer Zeit in Saudi-Arabien. Einer, der im großen Maße die Tawagit verteidigt. Ganz besonders den Tawagut von Saudi-Arabien. Ja? Absichtlich haben wir sein Buch genommen, weil dieses Buch ist richtig. Dieses Buch ist gut geschrieben. Aber ich wollte etwas anderes sagen, und zwar, obwohl dieser Sheikh, ja, diese Tawagit so sehr verteidigt und die Brüder angreift und die Brüder ständig attackiert und so weiter und so weiter und sie mit den verschiedensten Namen nennt, ja, dieses Buch, was er geschrieben hat, ist gut, weil da hat er nur was erwähnt, die Ayat aus dem Koran und die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Aussagen der islamischen Gelehrten, der islamischen Imame, rahimahumullah ta'ala. Sonst gar nichts. Vor einigen Jahren, ich war noch damals in Saudi-Arabien, circa vor 6 Jahren, hat Saudi-Arabien, oder besser gesagt das Bildungsministerium, hat Al-Walay wal-Bara verboten. Darüber darf man nicht mehr reden. Obwohl man das in der Volksschule aus bis zu der, also in den höheren Schulen, hat man Al-Walay wal-Bara als Fach gehabt. Die ganze Zeit. Ein Kind wächst auf mit Al-Walay wal-Bara. Liebe im Namen Allahs und Hass im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Na? Dann kam der Tagut, der Bildungsminister von Saudi-Arabien, Shaitan, und verbietet das. Warum? Damit man über die Feinde Gottes nicht mehr negativ spricht. Aber eins hat er vergessen. Er muss den Koran komplett verbieten, damit ein Muslim seine Liebe mit dem Hass vermischt und diese zwei Sachen nicht getrennt sind. Dann liebt er irgendwen und er hasst irgendwen. Was ist los da? Ja? Er liebt irgendwen und hasst irgendwen. Nein, sondern diese zwei Sachen, Liebe und Hass, sind ganz klar und deutlich im Koran erwähnt und erklärt worden, dass sich diese zwei Sachen niemals vermischen dürfen. Es darf sich nicht vermischen. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das Gift darf sich nicht mit Nektar, sagen wir mal, vermischen. Niemals. Es sieht vielleicht schön aus, aber wenn du es trinkst, bist du tot. Das eine ist Gift, das andere ist Nektar. Versteht ihr nicht, Barakallah? Die zwei Sachen dürfen sich niemals vermischen. Und genau das hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran so klar und deutlich erklärt, dass kein Sheikh dieser Welt, dass kein Ali dieser Welt diese Sachen vermischen können und eine Verwirrung stiften können unter den wahren Gläubigen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit ganzem Herzen jeden Tag darum bitten, ihdina sirat al-mustaqim, leite uns den rechten Weg, den geraden Weg, den einen einzigen Weg. Es gibt nicht zwei Wege der Wahrheit, drei Wege der Wahrheit, Tarikat von dem, Tarikat von dies, Tarikat von das. Es gibt keine Tarikat. Ja? Es gibt nur einen Tariq, nur einen Weg, das ist der Weg von Muhammad alayhi salatu wasalam und von seinen Sahaba ridwanullahi alayhim. Jeder, der mit irgendeinem anderen Tariq kommt, mit irgendeinem anderen Weg, ist auf dem Weg Richtung Nari Jahannam wa iyazan billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wieso haben wir dieses Buch genommen? Weil dieses Buch, obwohl dieser Sheikh so darauf heiß ist, diese Tagut-Regierung zu verteidigen, haben sie dieses Buch verboten. Und viele andere seiner Bücher. Warum? Weil er über Al-Walay wal-Bara spricht. Wenn er über Fiqh spricht, ahlan wa sahlan. Wenn er über Aqidah spricht, wo die Tawagit, oder besser gesagt, wo man nicht darüber spricht, dass die saudischen Gesetze, wo die saudischen Gesetze in Frage gestellt werden, solche Bücher tun sie nicht verbieten. Aber solche Bücher verbieten sie, damit man wenig hasst. Die Kuffar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladina amanu. Und damit wird der Maul gestopft denen, die sagen, wir hassen ihre Taten, aber wir hassen nicht ihre Körper. Sie als Menschen. Das gilt für einen Muslim. Wenn ein Muslim eine Sünde begeht, dann hast du seine Taten. Und du hast ihn in diesem Maße, wie groß eine Sünde ist. Aber du hast den Fundament der Liebe zu ihm. Du liebst ihn als deinen Bruder. Aber seine Tat, die er gemacht hat, ja, in diesem Maße hast du ihn. Aber in den Kafir hast du was? Grundsätzlich, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, la yajrimannakum shana'anu qawmin, ala illa ta'dilu, i'dilu huwa akrabu littaqwa. O ihr Gläubigen, erlaubt es nicht, dass euch Hass zu einem Volk dazu führt, dass ihr ungerecht seid. Auf was, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, auf was will er uns hier aufmerksam machen in dieser Ayah? Hass nicht das Volk, oder seid nicht ungerecht, obwohl ihr sie hasst. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dieser Ayah über die Gerechtigkeit. Seid gerecht, egal ob du ihn hasst, wegen seines Kufrs, oder du ihn liebst, wegen seines Islams. Sei gerecht. Wenn ein Muslim eine Strafe verdient, dann bestraf ihn. Auch obwohl du ihn liebst, er ist dein Bruder. Ein Kafir, sei gerecht zu ihm und bestraf ihn auf keinen Fall, wenn er die Strafe nicht verdient hat, obwohl du ihn hasst. Aber das ist nur den wenigsten. Seid gerecht, das ist näher der Gottesfürchtigkeit, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Scheich, dieses Buch ist verboten. Dieses Buch ist verboten. Ja? Warum? Weil er gegen den saudischen Manhaj, oder besser gesagt, der Manhaj, der Programm, der Weg der saudischen Regierung ist. Ja? Die Leute dürfen darüber nichts mehr erfahren. Aber ja, ihr müsst den Koran verbieten, damit die Leute plötzlich eure Freunde zu lieben beginnen. Weil wir wissen, Saudi-Arabien teilt die Länder in zwei Arten. Ja? Saudi-Arabien teilt die Länder in, das steht also in den Paragraphen, also die Länder. Es gibt zwei Arten. Ad-Dual as-Sadiqa und Ad-Dual as-Shaqiqa. Ja? Die Länder der Freundschaft und die Länder der Brüderlichkeit. Die arabischen Länder, oder besser gesagt, die Länder, die in der arabischen Liga sind, das sind Dual as-Shaqiqa. Ja? Brüderländer. Ja? Tunis, Ägypten. Ja? Tunis, eh klar. Der Tagut von Tunis, wo ist er geflüchtet? Ja? Saudi-Arabien. Saudis haben ihn aufgenommen. Ihn und seine Leila. Ja? Keiner wollte das machen. Saudi-Arabien hat ihn aufgenommen. Diesen Tagut. Er war was? Er war ein Agent von Mossad. Ein israelischer Agent. Als Präsident. Und Saudi-Arabien nimmt ihn auf. Ja? Und Dual al-Shaqiqa, das sind die Länder, die Freundschaftsländer, mit denen wir in Freundschaft sind. Ja? Deswegen darfst du keiner dieser Länder hassen. Du darfst sie nicht hassen, weil das sind unsere Freunde. Versteht ihr mich? Deswegen verbieten sie Al-Walai wal-Bara. Ja? Al-Walai wal-Bara haben sie aus der Schulung rausgenommen. Die Kinder in der Volksschule und der Hauptschule können nicht mehr Al-Walai wal-Bara lernen. Ja? Aber was ist mit dem Koran? Der Koran ist voll mit solchen Ayat. Voll mit solchen Ayat. La hawla wa la quwwata illa billah. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. O ihr Gläubigen, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde als eure Freunde und Helfer und Schützer und eure Lieblinge. Allah verbietet ihr das. O ihr Gläubigen, nehmt nicht meine Feinde, aduwi, meinen Feind, wo aduwakum und euren Feind, awliya, als eure Helfer und Beschützer und Freunde. Wo ist da dieser Minister, dieser saudische Minister, der Al-Walai al-Bara verbieten kann? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra ala al-iman. O ihr Gläubigen, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder als Awliya, als eure Freunde und Beschützer und Schützlinge und Lieblinge, wenn ihnen der Kufr lieber ist als der Iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Derjenige von unter euch, der diese Leute, denen der Kufr lieber ist, als seine Freunde nimmt und Beschützer, das sind wahre Walimin, das sind Ungerechte. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr werdet niemals ein Volk finden, das an Allah und an das jüngste Gericht glaubt. Yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Dass sie diejenigen lieben, die feindselig gegenüber Allah und seinen Propheten sind. Ihr werdet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sowas gibt es nicht. La tajidu, du wirst es nicht finden. Ha? Du wirst nicht. Was bedeutet la tajidu? Kommen, yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulah. Du wirst niemals jemanden finden, der an Allah und an das jüngste Gericht glaubt und gleichzeitig Allahs Feinde und die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. Das ist unmöglich. Wenn jemand kommt und sagt, oh ja schon, ich kenne den Kafir, er ist zwar gegen Allah und gegen seine Religion so, ha? Ich meine, er glaubt an Allah und an das jüngste Licht, aber er liebt die Feinde Allahs. Das ist unmöglich. Dass jemand an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, er ist aber was? Er liebt die Feinde Allahs. Das ist unmöglich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es. Was die Munafikin sagen, interessiert uns nicht. Ha? والمنافقون اليوم كثير لا كثر كثرهم الله دي منافقين زي هايت فيلة ميجي الله سبحانه وتعالى يرسال سال فرينا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله auf der anderen Seite sagt Allah subhanahu wa ta'ala إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, eure Awliya, eure Freunde und eure Helfer und eure Beschützer sind wer? Sind Allah und sein Prophet und die Gläubigen, die das Gebet verrichten. Also der es nicht verrichtet, er ist nicht dein Freund und nicht dein Beschützer und du bist nicht sein Helfer und er ist nicht dein Helfer. Und die Zakah zahlen. Und das gleiche gilt auch für die, die es nicht machen. Das gleiche wie? Für das Gebet. Wahum raki'un. Und die Ruku' machen. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Derjenige, der Allah und seine Propheten und die Gläubigen als seine Helfer und Unterstützer, ja? Und Freunde nimmt. Ja? Allahs Partei, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ wahrlich, hundertprozentig, wird die Partei Gottes siegen. Humul Ghalibun. Sie werden siegen, auf jeden Fall. Ja? Mag der Sieg. Es gibt, wir haben darüber geredet, einmal über den Sieg. Ja? Und dass dieser Sieg Voraussetzungen hat. Und so weiter und so weiter. Der wird kommen. Auf jeden Fall. Früher oder später. Nach vielen schmerzhaften Schlägen. Nach viel. Die Schläge der Kuffar sind nicht schmerzhaft. Die Schläge der sogenannten Muslimen, den Munafikin, den Heuchlern, die sind sehr wohl schmerzhaft. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, wenn ich irgendwo gehört habe, ein Kafir hat geredet, oder ein Kafir hat gedroht, oder ein Kafir hat dies gemacht, oder ein Kafir hat dies, da erwartet es ja nichts anderes. Wenn es aber anders passiert, dann sagt es, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, möge Allah subhanahu wa ta'ala in Recht leiten. Ja? Aber dass jemand hier sitzt, bei unseren Vorträgen und hört unsere Vorträge und lernt die Akhida und lernt den Manhaj und dann geht er und sagt, Abu Tayma hat uns radikalisiert. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Er sitzt und trägt einen Turban und trägt einen Bart und du bekommst das Gefühl, er hat die Religion verstanden. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Er kommt und belastet seine Brüder. Er belastet sie. Er belastet sie bei den Kuffar. Ja? Ich sage nicht, er verratet sie, weil es gibt da nichts zu verraten. Die hören eh alles zu. Alles, was wir sagen und sprechen, hören sie zu. Sie werden uns je nachdem Einstufen oder einordnen. Radikal, liberal, phänomenal. Ja? Stimmt das? Sie werden uns einordnen. Aber sie hören alles zu, es gibt nichts zu verraten. Aber der hat sich selbst verraten. Ja? Er geht und sagt, ja, Mustad hat uns radikalisiert. Was für eine Erniedrigung, la haula wa la quwwata illa billah. Aber das ist nicht so wichtig. Bruder, eine Frage. Das Wort Aulia, kannst du das kurz nur, was bedeutet das genau, das Wort? Ja? Also, was genau? Wir haben das zweimal erklärt. Oh ja, da war ich nicht dabei. Ey, Al-Awliya, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt Al-Awliya oder Awliya im Koran. Ja? Awliya ist Mehrzahl von Wort Wali. Wali bedeutet Freund und Liebling und einer, den du beschützt und einer, den du verteidigst. Und einer, von dem du Hilfe und Schutz erwartest und suchst. Verstehst du? Verstehst du mich? Deswegen sagen wir, die Muslime sind Awliya. Ba'aduhum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Kuffar, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-Yahuda wal-Nasara Awliya. O ihr Gläubigen, nehmt die Juden und Christen nicht als eure Awliya. Ba'aduhum Awliya ba'd. Die Juden und Christen sind sich gegenseitig Awliya. Wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Derjenige von euch, der sie als Awliya nimmt, er gehört zu ihnen. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah wird nicht recht leiten. Das Volk, das sich selbst ungerecht, also Unrecht zufügt. Und ist ungerecht sich gegenüber. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Versteht ihr jetzt? Al-Awliya. Ba'duhum Awliya. Die Juden und Christen sind sich gegenseitig Beschützer und Helfer. Und sie lieben sich und unterstützen sich. Gegen wen? Ha? La haula wa la quwwata illa billah. Die Antwort ist klar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. O ihr Gläubigen, nehmt nicht als Freunde andere außer euch, außer von euch. Nehmt nicht als eure Freunde und Helfer und Beschützer Leute außer von euch. Leute unter euch. Bitaneten, was ist Bitaneten? Bitaneten ist dieses Kleid, was am Körper klebt. Ja? Von dem kommt auch das Wort Batanie. Was ist Batanie? Decke. Die klebt an deinem Körper, wenn du dich damit zudeckst. Ja? Echter, wahrer Freund. Nicht ein Kollege. Ein Kollege ist etwas anderes. Ja? Du und der Kollege namens Kaiser Franz Ferdinand, ja? Wir haben eine Aufgabe, der Chef hat gesagt, das Auto muss rot lackiert werden. Er tut es polieren, du tust es einkitten, dann kommt wieder Grundierung und dann am Ende Lack. Du bekommst deine Kohle für das Auto, er bekommt seine Kohle für sein Auto. Auf Wiedersehen, alles Gute. Das war's. Das ist nicht Liebe und Freundschaft. Versteht ihr mich? Das ist was? Ja? Das ist ein Geschäft. Welche Sachen? Wir haben gesagt, La yajrimannakum shana'anu qawmin. Hass zu einem Volk darf euch niemals dazu führen, dass ihr ungerecht seid. Ungerecht darfst du auf keinen Fall sein. Auf keinen Fall. Aber Liebe und Hass, ja, was ist das in Wirklichkeit? Wo sind die Wurzeln der Liebe und des Hasses? Ja? Im Herzen. Liebe, Hass, Respekt, Angst, all das ist im Herzen. Wenn du jemanden liebst, dann liebst du mit dem Herzen. Wenn du jemanden hasst, dann hast du ihn mit dem Herzen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber deine Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit machst du mit was? Äußerlich, mit deinen Körpern, mit deinen Gliedern, mit deinen Taten. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Kann, sagen wir mal, ein Vater schlägt sein Kind. Bedeutet das, dass er ihn hasst? Nein, er liebt sein Kind. Aber wenn er ihn schlägt, entweder ist er gerecht oder ist ungerecht. Du hast einen Freund, du liebst ihn, ein Bruder, Muslim, dein Bruder im Islam, du gibst ihn eine. Bedeutet das, dass du ihn hast? Nein! Das bedeutet, entweder du bist gerecht oder ungerecht zu ihm. Entweder hast du ihn aus Recht geschlagen, weil er dir vorher eine verpasst hat und hast zurückgeschlagen, mit im gleichen Maße, oder du bist ungerecht, hast noch zweimal darauf, also dazu geschlagen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist eine Sache. Liebe und Hass ist aber etwas anderes. Ja, ihr Ladina Aminu, o ihr Gläubigen, Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu uns. La tattakhidu bitanatan min dunikum. Nehmt nicht eure Freunde, eure Lieblinge, außer Leute unter euch, eure Leute. La hawla wa la quwwata illa billah. La ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum. Kad badatil bagda'u min afwahihim. Wa ma tukhfi suduhum akbar. Subhanallah. Sie, also direkt übersetzt. Sie wünschen euch nichts Gutes. Sie freuen sich, wenn ihr Probleme bekommt. Sie freuen sich darüber, wenn ihr in eine Sackgasse oder in eine Klemme steckt. Aus ihrem Mund kommt Hass raus. Bagda, Bugd, kommt aus ihrem Mund raus. Das, was aber ihre Herzen verstecken, ist viel schlimmer. Ist viel schlimmer. Wallahi. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun. Wir erklären euch die Ayat, wenn ihr Verstand habt. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha lakukum qalu amanna wa idha khalu addu alaykum al-anamil min al-ghayb. Kul mutu bighayrikum. Kul mutu bighayrikum. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du das sagen sollst, wenn du sie in diesem Zustand, wenn du sie triffst oder siehst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr liebt sie und sie lieben euch aber nicht. Und ihr glaubt an alle Bücher. Wenn sie euch sehen, sie sagen, wir glauben. Frage einen, glaubst du es? Ich glaube. Wenn sie aber untereinander sind, addu alaykum al-anamila min al-ghayb, sie aus Hass zu euch, sie beißen sich die Fingerspitzen, in die Fingerspitzen beißen sie sich aus Hass zu euch. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht ich und sonst irgendwer. Kul mutu bighaydikum, wenn du sie so siehst, dann sag ihnen was, stirbt vor eurem Hass. Mutu bighaydikum, stirbt wegen eurem Hass. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna Allah alimun bi dhati sudur. Wahrlich, Allah weiß, was in den Herzen steckt. In temseskum hasanatun tasu'hum. Wenn euch etwas Gutes zustoßt, werden sie böse darüber. Sie kränken sich, wenn es dir gut geht. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wenn euch aber etwas Böses zustoßt, wenn euch etwas Böses zustoßt, wenn euch etwas Gutes zustoßt, kränkt sie das. Wenn euch aber etwas Böses zustoßt, yefrahu biha, sie freuen sich darüber. Oh, die freuen sich. Schon wieder ist irgendwas passiert mit den Muslimen. Man hat sie aus der Moschee rausgeschmissen. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wallahi, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Der es diesen Munafikin so schwer macht, ihren Nifaq zu verstecken. Die verstecken ihn gut, aber früher oder später kommt der Nifaq raus. Die Liebe im Namen Allahs, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, die Loyalität und die Lossagung im Namen Allahs, all das kann ein Munafik einfach nicht. Egal was er macht, früher oder später kommt es raus. Die Liebe zum Kufr, der Hass zum Kufr. Die Lossagung von den Mu'minin. Ich will mit den Mu'minin nichts zu tun haben, Hauptsache ich rette meine Haut. Ich will mit den Muslimen nichts zu tun haben, Hauptsache ich rette meine Haut. Ist das Akida von einem Mu'min? Nein, Wallah, das ist Akida von einem Munafik. Aber er wird sich nicht retten, da haula wala quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn euch etwas Gutes zustoßt, sie, das kränkt sie, sie werden böse. Wenn ihnen aber, wenn euch aber etwas Böses passiert, sie freuen sich darüber. وَإِنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَنْ يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Wenn ihr aber standhaft bleibt und geduldig, لَنْ يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Ihre List, die List der Kuffar, wird euch nichts schaden können. Allah verspricht dir das. Deswegen, nimm den Versprechen Allahs subhanahu wa ta'ala an und hab keine Angst vor den Kuffar. Vorhin haben wir gesagt, alle Turukat, alle Tarikat, wie die Türken hier sagen, das ist Turukat, ist es auf Arabisch. Tariq, Tariq ist ein Weg, Einzahl. Turuk ist Mehrzahl. Oder Turukat. Und daraus ist also das türkische Wort gekommen, Tarikat. Verschiedene Wege, verschiedene Abzweigungen im Sufismus. Als ich gesagt habe, alle führen Jahannam, außer die Tariqa, der Weg des Propheten und der Weg des Sahaba, einer ist aufgestanden und ist sofort, hat seine Jacke angezogen, ist rausgegangen. Ob das deswegen war oder aus einem anderen Grund, Allahu A'lam, mir ist es egal. La hawla wa la quwwata illa billah. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, überliefert Hadith von Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, der sagte, قلتُ لعمر رضي الله عنه اسمه من كان يعني يفهم عربي لأن الحديث باللغة العربية أفضل بكثير من يعني من لغات الأخرى. قلتُ لعمر يعني أبو موسى الأشعري قال قلتُ لعمر رضي الله عنه لي كاتب النصراني قال ما لك قاتلك الله أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا أي موحدا؟ قال يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ وقد أقصاهم الله. سبحان الله. إمام أحمد يبليف حديث من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte, ich habe zu Omar radiallahu anhu gesagt, ich habe einen Katib. Was ist ein Katib? Ein Schreiber oder ein Sekretär. Er ist Nasrani. Und Omar sagte zu mir, was ist los mit dir, Katerek Allah? Allah soll dich umbringen. Allah soll dich töten. Was ist mit dir los? Hast du denn nicht Allah gehört, wenn er sagt, oh ihr Gläubigen, nehmt nicht die Juden und Christen als eure Freunde und Schützlinge und Helfer. Dann sagte ich darauf, ja Amir al-Mu'minin, mir gehört das, was er geschrieben hat und ihm gehört seine Religion. Darauf sagte Umar radiallahu anhu, La akrimhum idh ahanahum Allah. Du willst großzügig mit ihm umgehen. Allah subhanahu wa ta'ala geht mit ihm aber auf eine ganz andere Art und Weise um. Was bekommt der Kafir? In Jahannam. La tu'izhum wa qad adallahum Allah. Du willst ihnen den Stolz geben, du willst ihnen Stolz machen, Allah hat sie aber erniedrigt. Wa la adnihim wa qad aqsahum Allah. Wieso bringst du ihn in deine Nähe? Allah hat ihn von seiner Gnade entfernt. Allah hat sie Allah hat die Kuffar von sich erst vertrieben und du willst seine Nähe? La hawla wa la quwwata illa billah. Wieso hast du nicht einen Muwahhid genommen? Einen was? Einen Monotheisten, fragt ihn Umar radiallahu anhu. Wieso hast du nicht einen Monotheisten genommen? Was ist los? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir verstehen diese Hadith nicht. Warum? Wir wollen sie nicht verstehen. Wir wollen sie nicht verstehen. Wir leben. Wir wollen sie nicht verstehen. Unklar. Wie konnte das sagen? Vergessen. Gelöscht. Das war's. Eine Frage. Ich habe jetzt gerade gesucht, ich habe es nicht gefunden im Koran. Da gibt es einen Vers, wo es heißt, wenn Allah zwischen euch und den Ungläubigen Freundschaft entstehen lässt, dann müsstest du ihnen gütig sein oder so, oder sollst du ihnen gütig sein. Weißt du, ich meine, da gibt es einen. Nein, das ist, wenn sie euch in Freundschaft steht, nirgends. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie euch den Frieden anbieten, dann nehmt den Frieden an. Verstehst du? Es heißt so, vielleicht lässt Allah zwischen euch und ihnen Freundschaft in Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie euch, وَإِمْ جَنَهُ إِلَى السَّلْمِ فَجْلِهْ لَهَا, wenn sie euch den Friedensvertrag anbieten, den Frieden anbieten, dann nimm ihn an, وَتَوَكَّلْ Allah und verlass dich auf Allah. Verlass. Sie wollen Frieden, dass wir nicht mehr kämpfen, dass wir nicht... Gut, der Prophet hat immer den Frieden angenommen, wenn irgendwer ihn diesen Frieden angeboten hat. Wir haben einmal, könnt ihr euch erinnern, über Herakles, als wir gesprochen haben. Ja? Und Mukauchis, der Herrscher von Ägypten. Alle beide waren Christen. Ja? Alle beide waren römische Herrscher. Die Römer, also der damalige, was weiß ich, wer das war, Konstantin oder der Papst persönlich, ja? Das waren seine, wie sagt man das? Statthalter. Also der eine, der Heraklius, ja? Er war wo? In Scham, Palästina, Syrien, er war dort der Herrscher. Und der andere, Mokokis, war in Ägypten. Allen beiden hat der Prophet seine Briefe geschickt und hat sie zum Islam eingeladen. Und alle beide haben seinen Prophetentum akzeptiert und anerkannt. Aber sie sind trotzdem nicht Muslime geworden, weil sie konnten diese Dunya nicht lassen. Ja? Was hat Mokokis gemacht? Er hat den Propheten Sallam Maria geschickt. Maria, die er dann geheiratet hat, eine Koptin, eine Christin. Ja? Und er hat ihm einen Muli, nennt man das, gell? Muli? Ein Mix zwischen einem Pferd und einem Esel. Ja. Muli hat ihn geschickt. Mit einer silbernen Farbe. So etwas gab es nicht in den arabischen Ländern. Ja? Hat ihm Geschenke geschickt. Was sagt Heraklius, ja, zu Abi Sufyan? Wallahi, wenn ich, das ist ein wahrer Prophet. Und wäre ich jetzt bei ihm, würde ich ihm die Füße waschen. Aber das waren nur leere Wörter. Er wollte die Dunya nicht verlassen für. Ja? Versteht ihr mich? Für seine? Ein anderer Hadith, auch von Imam Ahmed und von Imam Muslim, dass der Prophet Sassanem in den Bedr geht, als er Richtung Bedr losgezogen ist mit seinen Soldaten, kam in ein Kafir, ein Muschrik, kam dazu und sagte zu dem Propheten Sassanem, ja Mohammed, ich will mit dir auch mitgehen. Also ich gehe mit dir mit und kämpfe gegen die Leute von Mekka, die Muschrikin. Er war aber selber ein Muschrik aus Medina, hat den Prophet Sallam gesehen, war ein guter Kerl, ein guter Mann, hat gesehen, hat einen schönen Benehmen, er hilft, ist hilfbereit, hilft jedem Muslim oder Kafir. Mit der Voraussetzung, dass der Kafir nicht gegen Islam kämpft. Versteht ihr mich? Er hat gesehen, war ein guter Kerl, hat sich gedacht, ja Mohammed, ich gehe mit dir in den Kampf, ich gehe mit dir und kämpfe gegen die Leute von Mekka. Der Prophet Sallam sagt zu ihm, was bist du? Bist du Muslim oder? Er sagt, nein, ich bin nicht Muslim. Der Prophet sagt zu ihm, geh wieder zurück. Unterstützung von Muschrikin wollen wir nicht. Das ist Kampf, das ist Krieg. Sei der Ehre. Und wie ging seine Ratte? La haula wa la quwwata illa billah. Irja, falam astaina bil Muschrik. Geh zurück, wir wollen keine Hilfe von einem Muschrik, von einem Götzendiener. La haula wa la quwwata illa billah. Sehr, sehr schöne Sachen hat dieser Scheich geschrieben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dieses Buch ist, glaube ich, auch übersetzt in Deutsch. Al-Walay al-Bara. Aus unserem Buch, Madahir Mawalat al-Kuffar, einige, wie sagt man das, Beispiele für Mawalat al-Kuffar, nicht Tawalli. Tawalli war das Erste, wir haben Muwala und Tawalli erwähnt. Tawalli, haben wir gesagt, bedeutet, dass du den Kufr und Schirk liebst. Und das ist Kufr. Oder dass du den Kufar gegen Muslime hilfst. Das ist auch Kufr bei allen islamischen Gelehrten. Al-Muwala ist aber was? Eine große Sünde. Dass du den Kufar zum Beispiel nachahmst, oder dass du sie liebst wegen Dunya. Dass du sie liebst wegen Dunya, wegen welchen Sachen. Du siehst ihn im Fernsehen und sagst, boah, der hat eine schöne Frisur, oder der sieht gut aus. La haula wa la quwwata illa billah. In seiner Frisur, damit wird Jahannam angezündet. Das ist ein Two-Face. La haula wa la quwwata illa billah. Madahir, also einige Beispiele für diesen Muala. At-tashabuh bihim fi al-malbas wal-kalam, dass man ihnen nachahmt, ha? In der Kleidung und im Reden. Ja? Dass man so redet, zum Beispiel wie, keine Ahnung, du tust, also den Dings Arnold Schwarzenegger. Ja? Action. Du redest so wie er, du bist die Naha, du hast irgendeinen Actionfilm von Arnold Schwarzenegger gesehen und das hat dir so gut gefallen, wie er redet, weißt du, und wie er geht und sowas. Und dann wirst du plötzlich wie er. Oder Jim Carrey zum Beispiel. Allahi, manche Muslime, die benennen sich wie richtige Clowns, echt. Ja? Er will unbedingt ein Clown sein. Er will unbedingt Jim Carrey sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Warum? Er findet ihn sympathisch. Er findet ihn schön. Er findet ihn wirklich. Ja? Wie kann das sein? La hawla wa la quwwata illa billah. Zweite Sache. As-safaru ila biladihim li gharadin nuzha wa mut'atin nafs. Ja? Das Reisen in die Länder des Kuffars, ja? Warum? Wegen Erholung, Tourismus, ja? Wegen Mut'ati Nafs, dass deine Seele sich ein bisschen, diese ganzen schönen, was weiß ich was, Länder und hin und her. Wieso machst du das? Wieso machst du das? Wir können wir zu denen? Wir können die Schauach Teller nicht zu denen. Wohin sollen wir schon gehen? La hawla wa la quwwata illa billah. Aber dazu gehören die, die einen islamischen Staat haben, die eine islamische Umgebung haben. Und die verlassen sie und gehen in den Prater. Wallahi. Vor einigen Jahren, damals war ich noch Student, ich warte auf die Straßenbahn am Prater dort, am Bahnhof. Auf einmal kommen vier Frauen raus, in Schwarz gekleidet. Ich habe sofort gesehen, das sind Frauen von Khalid, also der persische Golf. Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Emirat, die ziehen sich so an. Und danach kommt ein großer, dicker, starker Mann mit einem riesigen Bart. Mashallah, der war etwas, so ein Bart. Er kommt raus und ich bin sofort zu ihm gegangen. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Und dann hat sich gewundert, dass ich Arabisch spreche. Mit aber, ich habe ausgesehen wie ein Dagestaner mit Jogging. Adidas. Wir haben miteinander geredet. Ich sage, von wo kommst du? Er sagt zu mir, ich bin aus Kuwait. Ich sage, ja, Habibi, du kommst aus Kuwait, Allahu Akbar. Schau dir das an, dort an der Wand steht einer. Eine Schachtel vor, der verdient sich ein paar Groschen für seine Semmeln. Ja? Dort hinten. Irgendwelche betrunkenen Penner liegen auf der Straße. Ich sage, du kommst mit deinen Frauen. Also das waren seine Töchter und wahrscheinlich eine dieser Frauen war seine Frau. Ich sage, du kommst hierher aus Kuwait. Ich verstehe das, ich verstehe dich nicht, sage ich zu ihm. Klar, oder die Ohne, wenn du da. Ja? Aber auf eine schöne Art und Weise. Ja? Die Wahrheit ist manchmal bitter. Aber noch bitterer ist, dass du ihn, wie sagt man das? Ich? Schön reden. Dass du ihn schön redest, sag ihm die Wahrheit auf eine schöne Art und Weise. Weißt du, was das, wisst ihr, was er sagt zu mir? Wallahi la einfach. Es hat keinen Sinn, es nützt überhaupt nicht, dass ich hierher gekommen bin. Es hat keinen Sinn. Er hat viel Geld ausgegeben, dann ist er gekommen, dann haben seine Töchter Sachen gesehen. Ja? Diese Sachen konnten sie nicht in Kuwait sehen. Ja? Wallahi, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, du gehst. Riesiger Poster, du bist nicht einmal aus dem Flughafen rausgekommen. Riesiger Poster nach der Frauen drauf. 10 Stück so. Und mehr oder weniger, keine Ahnung. Das erste, du bekommst einen Schuss. Ja? Injektion. Eine Injektion bekommst du. Ja? Das ist nur also die Vorbereitung für das, was dich erwartet. Für uns ist das nicht, wir haben uns daran gewöhnt, unsere Herzen sind jetzt. Wallahi, er sagt, Wallahi, du hast recht, hier, das ist sinnlos und so, das ist. Hasbunallah, wa ni'mal wakeel. Allahu musta'an. Aywa, al-iqama fi biladihim wa adamu intiqali minha ila biladil muslimin li ajli al-firari bid-din. dritte, wie sagt man das, eine Art von, also Muala, ist, dass man unter den Kuffar leben bleibt und nicht in ein islamisches Land geht, um dort zu leben, damit man dadurch seine Religion rettet. Du siehst, deine Religion wird zerstört, Halas, du veränderst dich Tag für Tag. Es geht den Berg runter. Du, deine Frauen, deine Kinder, alles geht den Bach runter. Du bleibst aber trotzdem da. TV ist, wie sagt man das, Mutter und Vater für dein Kind geworden. Du kannst selber nicht mehr an die Ayat im Koran glauben und die Hadithe des Propheten. Wie willst du deine Kinder dazu zwingen, dass sie daran glauben? Du selber kannst es nicht mehr in Tat umsetzen. Wie willst du deine Kinder dazu zwingen, dass sie Koran und Sunna in Tat umsetzen? Du siehst das alles, du merkst das alles. Du bist kaputt und die Familie auch. Aber du bleibst trotzdem und lebst unter den Kuffar. Das ist ein Zeichen der Muala zu den Kuffar. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns einen Staat gibt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz regiert, wo die Gerechtigkeit regiert. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Wo die Muslime leben dürfen und keiner. Ich sage das ehrlich gesagt mehr für die Muslime, die schwach sind in ihrer Religion. Was es aber die Duat angeht, die Dauer machen und die fest in ihrer Religion sind, die wissen, was sie wollen. Sie sollen hier bleiben, inshallah. Warum? Wegen der Dauer selber. Das ist der einzige Grund, warum du unter den Kuffar bleiben darfst. Damit die Leute Islam annehmen, damit die Muslime werden. Wir sehen zum Beispiel die asiatischen Länder. Wie viele dieser asiatischen Länder haben Islam angenommen, bevor der islamische Staat sich überhaupt bis zu diesen Ländern ausgebreitet hat. Durch was? Durch die Muslime, durch die Händler, die in diese Länder gefahren sind. Er ist gegangen, hat Sachen gekauft, dann hat sie in den islamischen Land gebracht, hat sie dort verkauft, hat andere Sachen gekauft, hat sie wieder in die asiatischen Länder gebracht, hat sie dort, wie ein Händler halt, ein Tajir. Die Leute haben ihn gesehen. Das ist, sowas haben wir noch nicht gesehen. Bei uns, die Mongolen, die Chinesen, alles Geisteskranke. Aber diese Leute sind wirklich interessant. Massenhaft haben die Leute Islam angenommen. Als der islamische Staat sich bis zu diesen Ländern ausgebreitet hat, haben sie gesagt, Allahu Akbar, diese Dawa ist eine super Dawa. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das wird auch so weiterlaufen. Inshallah ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nur müssen wir die Religion richtig nehmen und verstehen. Wir haben niemanden was gemacht. Stimmt das? Wir haben niemanden was gemacht. Wenn jemand kommt und sagt, darüber dürft ihr nicht reden, das ist verboten, oder ihr müsst das Land verlassen, man kann nichts machen. Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast volle Religionsfreiheit, dann lass mich meine Freiheit genießen. Wird auch behauptet, oder? Er wird behauptet. Aber es steht unten, kleingeschrieben. Die Paragraphe muss man genau lesen. Erstens, anerkannt ist der hanefitische Mezheb. Der hanefitische Mezheb ist anerkannt. Die Taliban sind Hanefiten. Wallahi, die Taliban sind hartnäckige Hanefiten. Und zweite Sache ist, wenn das nicht gegen die Verfassung des Staates ist, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Gegen die Verfassung, zum Beispiel, keine Ahnung, was steht in der Verfassung, du darfst nicht ein Schaf auf der Autobahn schlachten. Zum Beispiel. Ist ja logisch. Nein. Vierte Sache. تاريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم واعيادهم كالتاريخ الميلادي vierte Sache, die auch, also wie sagt man das, diese Muala darstellt, ist, dass man den Kalender von den Kuffar nimmt und dann den islamischen Kalender einfach verlässt und vernachlässigt. Ganz besonders, wenn er sich was um das Kalender handelt, wo alle ihre heiligen, was weiß ich, Feiertage erwähnt sind. Ja? Ganz besonders der Weihnachten zum Beispiel. Ja? Das, also das Kalender nach Christus, sagen wir mal. Ja? Das ist dein Kalender, du kennst dich überhaupt nicht mehr mit dem islamischen Kalender. Weißt nicht, wann Ramadan ist, weißt nicht, wann Shawwal, wann Sha'ban, wann Muharram ist, wann Zulqa'ada, Zulhijja ist, keine Ahnung. Ja? Muss man lernen. Allahs. Nein. Musharakatuhum fi ayadihim. ومساعدتهم في إقامتها أو تهنيتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. Dass man dabei ist oder dass man, wie sagt man das, mit bei ihren Feierlichkeiten, religiösen Feierlichkeiten mit dabei ist. Du feierst mit ihnen den Kar Samstag oder Sonntag oder Montag oder wie das heißt. Du feierst mit ihnen die Geburt Christi. Du feierst mit ihnen Esch. In der Firma Weihnachtsfeier. In der Firma Weihnachtsfeier ist verboten. Aber in der Firma, dass wir feiern, zum Beispiel, in vielen Baufirmen gibt es etwas, zum Beispiel wir bauen ein Haus. Ja? Einer baut sich ein Haus und wenn das Haus fertig wird, ja, dann kommen die Leute, die Arbeiter und jeder trinkt etwas. Ja, das Haus ist fertig, ja, ich wünsche dir alles Gute. Du magst in Frieden in diesem Haus leben und verrecken. Ja? Zum Beispiel. Das zählt nicht zu diesen Feierlichkeiten, weil das ist ja keine religiöse Feierlichkeit. Ja? Wir haben ein Haus gebaut und dann, ihr kennt sowas, wahrscheinlich die Bauarbeiter kennen das. Ja? Aber Weihnachten ist ein religiöser Feiertag und da darf man nicht mitmachen. Auch Geburtstag. Auch nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ist das jetzt von den großen Sünden oder schon? Das ist von den großen Sünden. Von großen Sünden gehört das. Große Sünden. In den religiösen Feiertagen ist es nicht mehr. Nein, es sind, wenn du zu jemandem sagst, ich wünsche dir alles Gute zu Weihnachten, dann ist das eine große Sünde. Wenn du ihn aber sagst, ich wünsche dir alles Gute zum Tag der Geburt deines Gottes, dann bist du aus dem Islam rausgefallen. Weil du weißt, was du sprichst. Ja? Du weißt, was du sprichst. Verstehst du? Wir reden jetzt hier über was? Über nur eine Aussage. Ja? Und die Aussage mit dem Verständnis, dass du weißt, was du sagst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum, aber die meisten Muslime wissen das nicht. Ja? Alles Gute zum Geburtstag? Alles Gute zum Geburtstag ist eine große Sünde. Und was ist, wenn mir jemand sagt, frohe Weihnachten, und ich sage, ja, das geht auch nicht, oder? Frohe Weihnachten? Oder was soll ich auch sagen? Ich habe keine Weihnachten. Ich glaube nicht an einen Weihnachtsmann. Sag ihm, ich muss etwas sagen, sei nicht böse, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Du hast in die Kindheit gestohlen. Knockout. Ich glaube, Ibrahim, sagst, wenn du im Ostern nur ein Ei annimmst, dadurch bist du kaffee. Weiß ich nicht, aber Allah. Aber auf jeden Fall. Und wenn man jemandem jetzt was schenkt, wenn er Geburtstag hat, so eine Kleinigkeit, um sein Herz zu. Nein, du darfst ihm nichts schenken zu Geburtstag. Du darfst ihm etwas schenken nach dem Geburtstag oder vor dem Geburtstag. Aber nicht, wir haben keinen Geburtstag, es gibt keinen Geburtstag für uns. Also, wir haben zwei Feierlichkeiten. Das ist was? Wir haben zum Beispiel Akika, wir haben Walima. Ja? Wir haben Freitage. Freitage haben wir, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ja? Solche Sachen darf man ja auch, wie sagt man das, jemandem gratulieren. Zum Beispiel, du kommst und sagst, ich wünsche dir, du hast einen Sohn bekommen, alles Gute. Ja? Wir sagen nicht, toi, toi, toi. Du hast einen Sohn bekommen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützen und rechtfertigen und so weiter. Ja? Möge Allah ihn segnen. Das geht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Solche Sachen gehen. Oder geheiratet, du sagst, möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Heirat segnen, dich und deine Frau segnen und euch inshallah ta'ala auf Wahrheit zusammenbringen. Solche Sachen darf man natürlich jemandem gratulieren. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber dass du sagst, alles Gute zu Ostern oder alles Gute zum Maulid, zum Geburtstag des Propheten, das sind keine Sachen. diese Leute schenken manchmal Geld, darf man das auch nicht mehr, ne? So, wenn man Karte gibt, so vor Weihnachten Karte, und sie geben dann Geld, dann nimmt man Geld von sich. Nein, eigentlich nicht. Diese Weihnachtsgeschenke, wieso schenkt ihr diesen Geschenk nicht außerhalb von Weihnachten? Ja? Aber ist das Weihnachtsgeld auch nicht das, was... Weihnachtsgeld ist etwas anderes, soviel ich weiß. In dem Sinne, die geben dir damit die Weihnachten, dass du das leisten kannst. Da kann man das auch so sagen. Halt. Okay, ich nehme das an, aber ich muss dir nur was sagen, wie die es gesagt haben. Es gibt aber keinen Weihnachtsmann. Auf jeden Fall, wo sind wir stehen geblieben? Wegen Technik wollte ich was sagen. Also gratulieren und so weiter. Ich wollte wegen gratulieren eine wichtige Regel noch sagen, aber ich habe sie vergessen. Warum man das Weihnachtsgeld nehmen oder nicht? Warum bekommst du dieses Weihnachtsgeld? Na, nicht ohne Wenn und Hin und Her, vielleicht deswegen klar und deutlich warum. Wenn du es weißt, gibt es auch eine klare Antwort. Wenn du sagst, vielleicht deswegen, vielleicht wegen, dann, wieso Urlaubsgeld, was ist mit Urlaubsgeld? Ich bin ja, das ist Urlaubsgeld, bei mir ist auch 3 Monate aufgeteilt immer. Ayo. Das darf jeder nehmen. Khairin, inshallah. At-Tasammi bi Asma'ihim, auch eine Art von Muwala ist, dass man Namen, also, nimmt von denen. Zum Beispiel, du bekommst deinen Sohn, gibst den Namen George. Oder du gibst den Namen, keine Ahnung. Aber George ist nicht kein arabischer Name, Jurji, oder wie hast du gesagt, Jurji? Jurej ist kein arabischer Name. Jurej ist ein, also das Volk von Israel ist der Name. Ein israelischer Name ist das. Ja? Nicht israelischer, sondern israelitischer Name. Ja? Alas? Ja, das handelt sich hier um islamische Namen, nicht um arabische. Wir reden über islamische Namen. Ja? Islamische Namen, zum Beispiel, keine Ahnung, Abbas oder Mohammed oder Salman und so. Also Namen, die muslimische Namen sind. Nicht, dass du jetzt absichtlich einen Kafir-Namen nimmst. Bei uns zum Beispiel ist Elvis sehr verbreitet und zählt zu den muslimischen Namen Elvis. Was kommt auch noch Jackson? Jackson, ja. Okay, wir erwähnen inshallah ta'ala noch die Arten, also der Leute, was es El-Bara angeht, inshallah ta'ala, und dann hören wir auf mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Ennasu fil wala'i wal bara'i ala thalathati aqsam. Die Leute teilen sich in drei Gruppen, teilt man in drei Gruppen ein, wenn es sich um Al-Wala'i wal-Bara' angeht. Ja, was es Al-Wala'i wal-Bara' angeht, gibt es drei Menschengruppen. Al-Qism al-Awwal, man yuhabbu mahabbatan khalisatan la mu'adata ma'ha, wa humul mu'minuna khullas. Die erste Gruppe sind die Leute, die man mit einer echten, ehrlichen Liebe liebt, und in dieser Liebe gibt es keinen Hauch Feindseligkeit. Du liebst sie mit einem, also mit ehrlich. Du liebst sie ehrlich und ganz, oder wie man das nennt halt. Und da gibt es keinen Hauch von Feindseligkeit. Wahumul mu'minuna khullas, das sind die wahren, echten Mu'minin. Ihn liebst du mit deinem ganzen Herzen. Halas. Wegen seinem Iman. Weil er seinen Iman, also seine Taten, Koran und Sunna. Was? Zweite Gruppe. Man yubghad wa yuada bughdan wa mu'adatan khalisain la mahabbata mahuma wa la muwala wa hum al-kuffar al-khullas. Zweite Gruppe ist den hast du. Halas. Den hast du und zu denen gibt es keine Liebe. Du spürst keine Liebe zu dieser Person. Ebeden, das sind die echten, wahren Kuffar. Die echten, wahren Kuffar. Die dritte Gruppe, hum, yuhabu min wajhin, wa yubogadu min wajh. Die dritte Gruppe ist, du liebst ihn auf eine Art und Weise, und auf eine andere Art und Weise tust du ihn hassen. Wa humul usatul mu'minin, das sind die Sündhaften, die Sündiger von den Gläubigen. Was? Yuhabuna lima fihi min al-iman. Man liebt sie so viel sie Iman bei sich haben. Wenn wir sagen Iman, was ist Iman? Das, was im Herzen ist oder das, was äußerlich ist? Das, was äußerlich ist. Ja? Weil das, was im Herzen ist, sehen wir ja nicht. Versteht ihr, wie man redet, aber Kippur? Der Iman sind die Taten. Der Iman sind deine Taten. Alles? Nein. ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك und sie werden gehasst wie viel so viel sie Sünden bei sich haben aber mit der Voraussetzung dass diese Sünden nicht Kufr und Schirk sind zum Beispiel ein Mu'min ist ein Gläubiger betet und fastet und so aber irgendeine Schöne hat ihn verführt und er ist im Dreck stecken geblieben ja? und dann kommt der Er ist traurig wegen dem, was passiert ist und so. Du sagst, Allah, Allah, du hast eine Katastrophe gemacht. Du bist ein Muslim, wir sind Brüder im Islam, Allah. Ja, ich liebe dich als einen Bruder im Islam, aber das, was du gehabt hast, Allah, deswegen mag ich dich, ich werde mit dir nicht mehr reden. Ja? Bis du nicht Tauber machst, bis du dich nicht verbesserst. Verstehst du mich? Deswegen sagen wir, Allah, Mustan, jeden, der nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala Verbote und auf die Verbote des Propheten achtet. Sei es vorsichtig. Wenn du ständig Sünden machst, diese Sünden werden zum Alltag. Ja? Auch wenn du später möchtest, wenn du dich später lossagen möchtest von diesen Sünden, du wirst es nicht mehr können. Ja? Ganz besonders zum Beispiel bei Brüdern, die sich den Bart schneiden. Ja? Ja? Er schneidet sich jahrelang den Bart. Obwohl er weiß, er muss den Bart tragen. Irgendwann einmal, wenn 15 Jahre vergangen sind, wird er sagen, Wallah, bis jetzt habe ich das immer schon gemacht. Er hat sich schon daran gewöhnt. Wallah. Er kann hunderte Vorträge hören über dieses Thema. بالدعوه تشرق اوطاني ونشيد على البنيان ونسطر عزا وشموخا ونعطر كل الاكوان بالدعوه تشرق اوطاني ونشيد على البنيان ونسطر عزا وشموخا ونعطر كل الأكوان فبلاد التوحيد منهر للدعوة بين البلدان والله الباري ألبسنا بالدعوة أغلى التيجان بالدعوة تشرق أوطاني ونشيد على البنيان ونسطر عزا وشموخا ونعطر كل الأكوان مكتبنا بالحب ينادي فرسان الخبر الشجعان المكتب شمس ساطعة في الشاطئ تجلو أحزاني بالدعوة تشرق أوطاني ونشيد على البنيان ونسطر عزا وشموخا ونعطر كل الأكوان